Nacht für Nacht taucht dieser Rabe am Himmel auf. Hoch über dem bereits seit Jahrhunderten zur Ruine zerfallenen Schloss Gothen. Und jedes Mal, wenn er die Trümmer des Schlosses mit kraftlosen Flügelschlägen überfliegt, krächzt er. Und sein Krächzen klingt wie das Wehklagen einer gepeinigten Kreatur. Und wie ferngelenkt kreist diese über jenen Ort, an dem einst vor unendlich langer Zeit ihr Zuhause war. Viele glückliche Jahre, von Geburt an, verbrachte der Rabe, der einst ein Mensch war, im Schloss Gothen, bis ihm der schwarze Tod im Jahre 1351 alles nahm, was ihm lieb und teuer war. Die Pest holte sich erst seinen Vater, danach seine drei Geschwister und schließlich seine geliebte Frau. Und als ihm der schwarze Tod dann auch noch sein einziges Kind entriss, seine vierjährige Tochter Brianna, rief er in seiner tiefen und bitteren Verzweiflung einen Dämon an, den die Menschen der dunklen Zeit den Dämon der leidmütigen Wiedergeburt nannten. Und dieser Dämon war dazu in der Lage, einen verstorbenen Menschen genau an jenem Ort, an dem dieser kurz zuvor sein Leben gelassen hatte, ein zweites Leben einzuhauchen. Doch wer immer sich dieses Wunder von den Dämonen erflehte, musste dafür sein eigenes Leben hergeben und als ein untotes Wesen in einer Zwischenwelt ausharren, bis er den Preis der leidmütigen Wiedergeburt vollständig abbezahlt hatte. Raben, der einst auf den Namen Aaron Skoten hörte, hielt dies nicht davon ab, sich auf den Deal mit dem Dämon einzulassen, denn für ihn gab es auf dieser Welt nichts mehr, für das es sich weiterzuleben lohnte. Allein die Aussicht, dass seine Tochter anstelle von ihm weiterleben durfte, trieb Aaron Skoten an. Dass der Dämon den todunglücklichen Aaron Skoten zunächst das menschliche Leben aus der Gurgel wrang, um ihn anschließend in Gestalt eines Raben wieder zu beleben. Von diesem Tage an hebt es Aaron Skoten als verwunschener Rabe Nacht für Nacht in die Luft. Die ersten Jahre erwartete er noch sehnlichst die vom Dämon versprochene Wiedergeburt seiner Tochter Brianna. Doch bis zum heutigen Tag, nach inzwischen über 660 Jahren, ist seine Tochter nicht aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Und Aaron Skoten ist bereits seit langer Zeit bewusst, dass seine Brianna nie wieder ins Tal der Lebenden zurückkehren wird. Sie ist und bleibt ihn im Rissen. Sie ist und bleibt tot. So wie alle Menschen, die in diesem Schloss neben ihm einst ein- und ausgingen, längst verstorben sind und nie wieder hierher zurückkehren werden. zieht Aarons Gurt Nacht für Nacht seine Kreise. Als dieser unwirtliche und mittlerweile uralte Rabe, dessen Krächzen in Wahrheit das Wehklagen eines Vaters ist, der für die Aussicht auf das Fortleben seiner einzigen Tochter das Leiden in einer Zwischenwelt, einem Ort der Verdammnis auf sich lud. Und Aaron Scoten ist inzwischen ebenfalls bewusst, dass mit der leidmütigen Wiedergeburt seine eigene Wiedergeburt gemeint war. Und es war denn auch weniger der Dämon, der ihm hinters Licht geführt hat, sondern vor allem er selbst. Er selbst hat sich dazu verurteilt, hier an diesem Ort, wie ein fliegender Nachtgesandter des schwarzen Todes, seine Kreise zu ziehen. Der Dämon der leidmütigen Wiedergeburt hat ihn ja noch nicht einmal wirklich angelogen, als er ihm versprach, dass er seiner Brianna ein neues Leben einhauchen würde. Denn der Dämon ließ Brianna doch tatsächlich zurückkehren an diesem verwunschenen Ort. Und zwar Nacht für Nacht, als eine dem Raben elendig lebendig würgende Erinnerung, ihm hier auf so unsäglich leidmütige Weise gefangen hält, bis in alle gottverdammte Ewigkeit.